Okay. Wir können anfangen. Ja. Ja. Guten Abend, mein Name ist Hülya İner. Ich bin als Assistenzärztin auf dieser Station tätig. Heute werde ich mit Ihnen das Aufnahmegespräch durchführen. Sind Sie damit einverstanden? Guten Abend, hallo. Ja. Zuerst werde ich ein paar Fragen zu Ihren persönlichen Daten stellen. Danach kommen wir zu Ihren aktuellen Beschwerden und Ihrer Krankengeschichte. Wenn Sie Fragen haben oder etwas nicht verstehen, sagen Sie mir bitte Bescheid. Wunderbar, vielen Dank. Okay. Also, wie heißen Sie? Mein Name ist Sabrina Heinrich. Sabine, könnten Sie bitte Ihren Nachnamen und Vornamen langsam und deutlich buchstabieren? Mein Vorname ist Sabrina, Siegfried Anton, B wie Bertha, R wie Richard, I wie Ida, N wie Nordpol und A wie Anton. Sabrina. Heinrich ist der Nachname. H, Emil, Ida, Nordpol, Richard, Ida, Cäsar, Heinrich. Heinrich. Heinrich. Ja. Frau Heinrich, wie alt sind Sie? Ich bin 48 Jahre alt. 48 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? Am 23. April 1900. 23. April. Ja, 23. April 1900, was ist das? 78. Wie groß sind Sie? Ich bin ungefähr 1,72 Meter. 62. Wie viel wiegen Sie zurzeit? Ich wiege ungefähr 86 Kilo. 86 Kilogramm. Was machen Sie beruflich? Ich bin Lehrerin. Sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet und habe zwei Kinder, ja. Wer ist Ihr Hausarzt oder Ihre Hausärztin? Das ist der Herr Holz in der Bahnhofstraße. Herr Holz Ja. in der Bahnhofstraße. Ja. Frau Heinrich, wie kann ich Ihnen helfen? Also, pass auf da. Ich habe seit gestern Abend zunehmende Engegefühl auf der Brust und ein bisschen Luftnot. Das kenne ich Enge so gar nicht und das ist heute viel schlimmer geworden. Gefühl und Luftnot Atemnot. und Atemnot, ja. Ich merke, wenn ich eine kurze Strecke laufe, dass mir die Luft wegbleibt, ja. Eine Belastung Ja. sprechen oder Treppe steigen. Auch, ja, das merke ich auch, ja. Haben Sie ähnliche Beschwerde gehabt? Früher, meinen Sie? Ja, haben Sie früher ähnliche Nein, nein, nein. Beschwerde? Sowas habe ich noch nie gehabt. Wie gesagt, das ist erst jetzt seit vorgestern. Ja. Das Haben Sie kam ganz plötzlich. ganz plötzlich. Haben Sie Husten? Nein. Haben Sie Herzrasen, Herzklopfen? Kann ich so nicht sagen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass mein Herz etwas schneller schlägt, ja, aber Seit wann? Seit gestern oder also das mit dem früher? Herzen ist seit heute, merke ich, aber nicht Heute. immer, nur manchmal. Haben Sie Brustschmerzen? An sich nicht, also eine ganz leichte Schmerzen habe ich nicht, aber so ein Engegefühl. Nur im oben Brustbein, oben Oberen Brustbereich, ja. Oberbrustbereich oder ganze Brustbereich. Eher so, Düşünüyorsun? der ganze Brustbereich, glaube ich, Ganz. da. Ist schwer einzuschätzen, aber es ist mehr die Luftnot, die mich beeinträchtigt. Bereich. Jetzt möchte ich das Aufnahmegespräch unterbrechen. Ich möchte Ihnen Vitalparameter überprüfen. Ah, okay, ja, gerne, ja. Okay. Ja, wir können weitermachen. Okay. Haben Sie bemerkt, Ihre Bein geschwollen? Ja, ich habe so ein bisschen Schmerzen am linken Bein, also eher an der Wade. Da habe ich das Gefühl, dass wenn ich laufe, da zieht es ein bisschen und das wirkt auch ein bisschen gespannt. Nur linke Bein, Ja, linke Bein nur das linke Bein, ja. geschwollen. Haben Sie in Ihrer linken Bein Rötung Nein, bemerkt? nein. Also eine Rötung ist mir nicht aufgefallen, aber ich merke schon, dass das etwas mehr geschwollener ist als das rechte Bein, ja. Und Schmerzen haben Und Sie leichte in der Schmerzen, Wade? ja. Leichte Schmerzen. In der Medizin benutzen wir eine Schmerzskala, wobei null keine Schmerzen, sehr starke Schmerzen. Wo sind Ihre Schmerzen auf dieser Skala? Auf welche Skala? Welchen? Also Numerische kann Rating-Skala. Null keine Schmerzen, Ah, okay. sehr starke Schmerzen. Also so stark sind sie noch nicht. Ich würde sagen 3, 4 vielleicht. 3, 4. Okay. Wie weit können Sie laufen? Wie viel Meter können Sie laufen? Also schon nach 3, 4 Metern merke ich, dass die Luft knapp wird. Also ist Drei, schon, vier Meter. ja, das sind schon nach einer kurzen Strecke, ja. Und wie gesagt, gestern war es noch nicht so schlimm, aber heute ist es schon sehr bemerkbar. Okay. Deswegen bin ich gekommen. Sie haben eine gute Entscheidung getroffen. Frau Heinrich, haben Sie Taubheitsgefühl, Kribbeln in der linken Bein? Nein. Nein. Haben Sie andere Beschwerden? Kopfschmerzen, Bauchschmerzen? Nein, nein. Sonst habe ich keine Beschwerden, nein. Okay. Ich werde ein paar Fragen zu Ihrem Allgemeinzustand stellen. Ja, bitte. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Nein, Schütteln? nein, nein, bisher nicht. Also ich war bisher nie krank, von daher Haben Sie wundert Fieber mich das jetzt. Nein. oder Schüttelfrost? Nein, auch nicht. Wie ist Ihr Appetit? Boah, eigentlich ganz gut. Schlafen Sie gut? Ja, wie gesagt, seit gestern nicht so gut. Da, Wegen. habe ich das Gefühl, dass ich schlecht Luft bekomme, wenn ich mich hinlege. Ich verstehe. Ist Ihnen Schwindel? Schwindlig? Nein. Ist Ihnen übel? Nein, würde ich nicht sagen, nein. Oder erbrechen müssen Sie. Nein, Erbrechen habe ich nicht. Nein. Ja, Herrn. Okay. Haben Sie chronische Erkrankungen, zum Beispiel Zuckerkrankheit oder Bluthochdruck? Nein, also bisher war jetzt nichts. Ich bin alle paar Jahre bei meinem Hausarzt, der macht auch immer einen Check-up. Bisher war eigentlich alles in Ordnung. Der Blutdruck war in Ordnung. Die Okay. Laborwerte waren in Ordnung. Da war jetzt nichts Auffälliges, nein. Ja, ich freue mich, das zu hören. Hm. Leben Sie Ihre Eltern noch? Meine Eltern leben noch, ja. Sind Sie gesund, Ihre Eltern? Ich sage mal so, sie sind sehr fit, aber mein Vater hat einen hohen Blutdruck, der nimmt Medikamente ein und meine Mutter, die hat so einen leichten Parkinson, aber mit Medikamenten kommt sie gut zurecht. Nehmen Sie regelmäßig oder bei Bedarf Medikamente? Also ich bin seit 2 Jahren in der Menopause so ein bisschen und meine Frauenärztin hat mir Hormone gegeben und danach geht es mir besser, ja. Also seitdem fühle ich mich besser. Sonst habe ich keine anderen Tabletten. Kennen Sie diese Medikamente? Den Namen? Oh nee, tut mir leid, jetzt weiß ich nicht, wie die heißen. Hormone, Medikamente. Ja. Rauchen Sie, Herr Heinrich? Frau Heinrich. Frau Heinrich? Ja, ich rauche. Wie viel Zigarette rauchen Oh, Sie nicht am viel, Tag? so 4, 5 Stück am Tag, mehr nicht. Seit wann? Auch schon seit 30 Jahren. Trinken Sie Alkohol? Sehr, sehr selten. Was meinen Sie, einmal pro Woche, einmal pro Monat? Nein, nein, nein. Also ich trinke eigentlich überhaupt keinen Alkohol. Nur beim Geburtstagsfest vielleicht oder wenn eine Feier ist. Aber an so ein sechs, ein kleines Sektglas, Glas Sekt. Sonst aber nicht. Das ist eine Routinefrage. Nehmen Sie Drogen? Nein, nein, habe ich nicht. Sind Sie gegen etwas allergisch? Ja, gegen Pollen. Aber ansonsten habe ich keine anderen Allergien. Wie äußert sich diese Allergie? Ja, meine Nase läuft, meine Augen tränen und da nehme ich aber Cetirizin und das hilft mir eigentlich ganz gut. Bei Bedarf nehmen Sie Ja, Cetirizin. wenn halt die Pollenallergie beginnt, ja. Waren Sie in der letzten Zeit im Ausland? Ja, wir waren jetzt 3 Wochen lang in Singapur und sind erst auch vorgestern zurückgekehrt. Das war auch eine lange Reise, ein langer Flug. Ja, Aber das war alles sehr schön. Bitte? wie lange dauert, Der Flug ja, war fast 10 Stunden war das. zehn Das war Stunden. schon ein sehr langer Flug, ja. Okay. Sind Sie vollständig geimpft? Ja, mein Hausarzt meinte, die Impfungen sind alle komplett. Wir haben auch vor der Reise auch noch mal die ganzen Impfungen kontrollieren lassen. Das war alles in Ordnung. Frau Heinischmann, ich möchte zusammenfassen Ihre Beschwerden. Sie haben seit gestern bestehende zunehmende Engegefühl und Atemnot, Ja. besonders treten diese Beschwerde beim Belastung auf. Sie haben Herzrasen seit heute und Ja. am ihren linken Bein ist geschwollen und keine Meine Blutung. linke Wade ist geschwollen, ja. Linke Wade. Sie haben keine anderen Beschwerden. Okay. Vielen Dank für das Gespräch. Ich bin mit meinen Fragen fertig. Haben Sie Fragen oder Ja. möchten Sie etwas hinzufügen? Nein, das war es eigentlich. Vielen Dank. Ich habe Danke jetzt ein auch. bisschen Angst, was es ist, weil es so plötzlich aufgetreten ist. Deswegen bin ich zu Ihnen. Ich hoffe, Sie finden heraus Machen Sie sich und keine Sorge. können mir behilflich sein. Ja, machen Sie sich keine Sorge. Zuerst werde ich Ihnen körperlich untersuchen. Danach werde ich Ihnen Laboruntersuchungen, Das heißt, Sie werden mir Blut abnehmen, ja? ja, Blut abnehmen Okay, ja. und andere Verfahren durchführen. Was wollen Sie noch machen? Ich bin extra zu Ihnen ins Krankenhaus gekommen, weil ich von meiner Nachbarin gehört habe, dass Sie sehr gut ausgestattet sind und gute Geräte und gute Ärzte hier im Haus haben. Ja, in unserem Krankenhaus gibt es gute Ärzte und technologische Möglichkeiten. Möglichkeiten. Okay, ja, deswegen bin ich da. Ich hoffe, Sie finden bald raus, was es ist. Okay. Setzen Sie sich in der Untersuchungsliege. Ich komme gleich. Okay, wunderbar, vielen Dank. Danke auch. Hat jemand noch Fragen an unsere Patientin? Ja, bitte stellen Sie Ihre Frage, Herr John. Vielleicht muss man das Mikrofon löschen, Herr Eierte. Sie sind der Admin, glaube ich. Das Mikrofon. Hallo. Hallo. Jetzt, ja, hallo. Darf ich eine Frage stellen? Bitte schön. Ist Ihre Wadenschmerzen plötzlich aufgetreten? Ja, seit gestern. Plötzlich, ja. Ich sage, das war ja die Reise, der Flug, das war alles in Ordnung. Da haben wir überhaupt keine Haben Probleme Sie gehabt. Herzenstoppeln? Ja, so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass ich heute ein bisschen Herzrasen habe. Herzrasen, ja, nicht stoppeln. Das weiß ich nicht, also das ist ein bisschen unregelmäßig. Ich habe das jetzt nicht genau gemessen, aber ich merke, da ist es anders. Danke. Darf ich eine Frage stellen? Bitte schön. Zunächst herzlichen Glückwunsch, Frau Heinrich, gestern war Ihren Geburtstag. Ah, Und das stimmt, ja, stimmt, richtig. Vielen Dank, ja. ja, gerne. Und ich habe ein paar Fragen. Sind Sie Ja. schon operiert worden? Operationen? Nein, habe ich keine. Keine. Also haben Sie gestern etwas getrunken? Und was meinen Sie mit getrunken? Meinen Sie Alkohol oder? Nochmal bitte. Was meinen Sie mit getrunken? Ja, ich habe ganz normalen Tee, meinen Kaffee. Nee, Sie haben gesagt, bei der Geburtstagsparty oder Feiern Wir sitzen. haben, nein, wir haben gestern keinen Geburtstag gefeiert. Bin ja erst ja gestern Abend zurückgekehrt von der Reise. Das machen wir nächste Woche, die Feier. Ja, verstehe. Und letzte Mal, haben Sie Probleme besonders beim Einatmen oder Ausatmen? Beim Einatmen tue ich mir schwer. Einatmen. Ja. Ich habe eine Frage. Ja, bitte. Sind die Schmerzen strahlen die Schmerzen irgendwo aus? Ich habe das nicht ganz verstanden. Strahlen die Schmerzen? Strahlen die Schmerzen in andere Körperregionen aus? Von welchen Schmerzen sprechen Sie? Von den Wadenschmerzen? Enge Gefühl. Das enge Gefühl? Nein, Ja. es ist auf der Brust. Nein. Strahlt nicht aus. Welche Frage? Ja, bitte. Bevor ich Ihre Beschwerden komme, hatten Sie Krampfadern? Nein, eigentlich Krampfadern bisher war da nichts bekannt, nein. nicht bekannt. Darf ich fragen? Ja, bitte. Tritt die Atemnot nur bei Belastung oder auch in Ruhe auf? Also in Ruhe ist noch alles okay, nur wenn ich anfange zu laufen oder die Treppen steige, dann macht sich das sehr stark bemerkbar. Und noch eine Frage. Ja. Gibt es etwas, was die Schmerzen lindert oder verstärkt? Ich meine, Lagerung oder die Lagerung des linken Beins. Nee, da merke ich keinen Unterschied, nein. Merken keinen Unterschied. Nein. Danke. Darf ich? Bitte schön. Ja, haben Sie bemerkt, dass Sie, dass Ihre Brustschmerzen eher beim Einatmen oder Ausatmen? Das ist dauerhafter. Da gibt So, kein, so. da gibt es, da merke ich jetzt keinen Unterschied, was die Schmerzen angeht. Ich merke aber, wenn ich mich belaste, dass das Einatmen mir schwer fällt. Ja, danke schön. Ich habe nicht gehört, aber Sie haben vielleicht keine Husten, oder? Husten? Nein, habe ich nicht. Okay. Und in letzter Zeit haben Sie in letzter Zeit Trauma oder Verletzungen? Verletzungen? Nein. Würden Sie in letzter Zeit gebissen oder gestochen? Ach so, von einem Tier meinen Sie? Nein. Ja, vielen Dank. Nein, nein. Konsumieren Sie zusätzliche Kräuter gegen Ihre wechselnden Beschwerden? Ich Nein, meinte. nein, nein, habe ich nicht. Ich habe nur die Tabletten, die mir meine Frauenärztin verschrieben hat. Haben Sie in den letzten Zeiten ungewollt Apotosyn genommen? Nein, also ich würde gerne abnehmen wollen. Mit 86 Kilo weiß ich, das ist ein bisschen viel. Aber abgenommen habe ich nicht, nein. Haben Sie Geschwister? Ich habe eine Schwester, ja. Sind Sie gesund oder habe eine Meine Krankheit? Schwester ist 5 Jahre jünger als ich und die ist gesund. Ja, hat glücklicherweise bisher keine anderen Erkrankungen. Wurden Sie schon einmal operiert? Nein. Ist Ihnen auf der linken Seite Schmerzen aufgefallen? Auf welche linke Seite was? Linke Brust oder? Nein, nein. Darf ich? Ja, bitte. Gibt es in Ihrer Familie Schlaganfall oder andere Ich muss Erkrankungen, überlegen, jetzt in Embolik? meiner, nein, Verwandtschaft, nein, wüsste ich jetzt nicht, nein. Ist das linke Bein überwärmt? Nein, die Frage war auch schon gestellt. Es ist nicht überwärmt und es ist auch nicht verfärbt. Danke. Zumindest noch nicht. Haben Sie keine Todesangst und Kalteschweiß, oder? Noch nicht, nein. Okay, danke. Okay, ich So. glaube, das waren jetzt ausreichend Doch, Fragen. doch. Oder kommt noch eine Frage? Ja, wann war Ihre letzte Regelung? Ich habe nicht Ihre Aufgabe. Die letzte Regel? Ja, Regelung, ja. Das war vor 3 Jahren. Okay. Das hatte ich schon gesagt, Okay. Ja, okay, ich habe nicht gehört. Verzeihung. dass ich Hormone wegen der Menopause nehme. Okay, kommen noch Fragen oder sollen wir weitermachen, lieber Admin? Oder Frau Kollegin, wenn Sie bereit sind, Ja, können ich bin wir bereit. das Gespräch anfangen. Okay. Wie bitte? Okay, ich warte. Okay. Guten Abend, Herr Oberst. Ich möchte Ihnen eine neue Patientin vorstellen. Dafür haben Sie dafür Zeit? Aber natürlich, Frau Dr. Hülya, bitteschön, wen haben Sie aufgenommen? Es geht um Sabine Heinrich. Ja, Sabrina Heinrich, jawohl. Ja. Frau Heinrich ist 48 Jahre alt und 86 Kilo schwer, 1,72 Meter groß. Sie ist Lehrerin und habe zwei Kinder. Frau Sabine Heinrich, ich teilte sich heute wegen seit gestern Abend bestehende zunehmende enge Gefühl und Dyspnoe bei uns vor. Sie beschreibe diese Beschwerden plötzlich angefangen. Dass die Beschwerden plötzlich angefangen haben oder ausgetreten sind, ja. Ja, und sie berichtete oder sie klagte über am linken Wade Schwellung und Schmerzen. Sie klagt über Schmerzen und Schwellung an der linken Wade. Die Schmerzintensität liege bei 3 bis 4 von 10 auf der NRS. Sie berichtete darüber, dass sie 3, 4 Meter laufen können. Sie nach 3, 4 Metern Dyspnoe habe. Sie habe seit heute Herzrasen. Sie habe keine Brustschmerzen. Sie berichtete besonders sie berichtete über enge Gefühl im ganzen Brustbereich. Außerdem sagte sie, dass sie in Singapur war und sie ist vorgestern Sinnschutzhunde geflogen. Also sie hat eine lange Reise hinter sich, ja? Ja, und sie gab an, sie nehme Hormone wegen Menopause und sie rauche 4 bis 5 Zigaretten seit 30 Jahren Also 3 bis 4 Zigaretten am Tag. am Tag seit 30 Jahren. Und wie viele Päckchen sind das dann? Wie rechnet man das? 6. Okay, das können wir dann nachher machen. Machen wir weiter. Wir fragen mal die anderen, wie man die Ja. Päckchen berechnet. Okay. Ja, sie trinke gelegentlich Alkohol. Drogenkonsum wurde verneint. Sie sind gegen Pollen allergisch. Diese Allergie äußert sich Rhinokonjunktivitis. Diese Allergie äußert sich mit einer Rhinokonjunktivitis, ja. Sie nehme dagegen Cetirizin bei Bedarf. Okay. Die Fragen nach Probleme beim Wasserhaltungsstuhlgang, Fieber, Inappetenz, Vertigo, Nausea, Emesis wurden verneint. Ja. Aufgrund des Anamnesegespräche Des Anamnesegesprächs. aufgrund des Anamnesegesprächs Genau, Genitiv. gehe ich von wenn Tiefenvenenthrombose und Und? Pulmonalembolie. Und eine Lungenembolie, jawohl, eine Lungenarterielle Embolie. Embolie aus. Okay. Ja, das könnte passen. Welche Untersuchungen machen Sie? Zuerst werde ich körperliche Untersuchungen, danach werde ich Ihnen Blutabnahme, Werde ich ihr Blut werde abnehmen? ich Ihr Blut Ja. abnehmen, Abnehmen. abnehmen und Thoraxröntgenbild, Thorax-CT und Welche Laborwerte wollen Sie wissen? Blutbild, D-Dimer, Leberwerte, Nierenwerte, Gerinnungsparameter, Gerinnungsparameter. Gerinnungsparameter. Okay. Machen Sie auch einen Ultraschall? Ja, besonders Wade, Doppelx, Ultrasonographie Okay, sehr gut. werde ich durchführen. Und welche Laborwerte machen Sie noch? Machen Sie auch die Blutgase? Blutgase, ja. Sauerstoffsättigung, Sauerstoffsättigung, sehr gut. EKG. EKG. Und was sieht man im EKG oder was erwarten Sie im EKG, wenn Sie eine Lungenembolie vermuten? Ja, jetzt kann ich nicht erinnern. So, vielleicht können die Kolleginnen und Kolleginnen helfen. Was sieht man manchmal im EKG, wenn jemand eine Lungenembolie akut bekommt? Richtet Schmidt. Rechtsherzbelastung, genau. Und Und als Folge der Rechtsherzbelastung erkennen Sie im EKG was? Einen? Langere PA. ja, normal ist Bitte, wo sind B1, P1, Q3, C3, vielleicht. noch einfacher. Plattform, Rechts, Dreisack. Rechtsschenkel. Rechtsschenkel. Block. Block. Genau. Rechtsschenkelblock. Ja, Sie wissen alle, was Rechtsschenkelblock ist. Schauen Sie das bitte nochmal nach. Wie sieht ein Rechtsschenkelblock im EKG aus? In welcher Ableitung ist das vorhanden? Das wäre auch ein Hinweis für eine Lungenembolie. Okay. Was wäre denn noch ein Hinweis? Oder was würde, welche Symptome oder welche Beschreibung der Patientin würde die Diagnose der Lungenembolie erhärten oder auch nochmal bekräftigen? Die Patientin nimmt was ein und Trockene Husten. nein, die Therapie, die Patientin. Wir haben mehrere Faktoren, die die Lungenembolie fördern können. Das ist zum einen die lange Reise. Aber die Frage nach der langen Reise kam erst in der 14. Minute, kam bei Ihnen sehr, sehr spät. Die lange Reise, Ja. ja, das wäre eine der ersten Fragen, gleich nach der dritten Minute. Fluchtnot. Ich stelle die Frage Reiseanamnese am Ende. Okay, aber die Überlegung war schon richtig. Auch die Frage nach Beinschmerzen kam sehr spät. Und die Aussage Hormon und Zigaretten war, glaube ich, schon sehr wichtig, dass das eine Lungenembolie oder Thrombose sein kann. Also lange Reise, Zigaretten und Hormone, all das oder stärkt die Vermutung für eine Lungenembolie. Ja, was ist eine Differentialdiagnose? Differentialdiagnose, Pneumonie, Okay. Herzinfarkt Jawohl, natürlich. und Gastritis vielleicht. Gastritis vielleicht. Ja. Es ist immer, wenn man irgendwas enge Gefühl in der Brust, woran muss man immer denken? Es ist noch Differentialdiagnose. Chronische Koronarherzkrankheit. Ja, das haben wir schon gesagt. Herzinfarkt, was noch? Was? Wenn die Gefäße, wenn die Aorta sehr weit ist, was ist das? Aortendissektion? Immer, natürlich, Aortendissektion, Aortenaneurysma. So, jetzt ist die Frau Doktorin weg. Pardon. Ja, bitteschön. Wenn man unterbrechen die das Gespräch, muss man nicht nur die Temperamente anschauen, sondern auch sofort eine EKG schreiben und Sauerstoffsättigung anschauen, oder? Ja, das sind ja Vitalparameter im Prinzip. Ne? Blutdruck Nein, messen, ich meine Sauerstoff. EKG nicht geschrieben und so Ja, weiter. das stimmt. Je nachdem, die Patientin ist ja noch kreislaufstabil. Das heißt, sie kann reden, sie ist nicht im Schock und sie kann sich, sag ich mal, unterhalten. Deswegen kann man da sicherlich erstmal das Gespräch führen. Wenn man natürlich den Verdacht hat, das könnte in Richtung Herzinfarkt gehen, dann kann man natürlich neben der Sättigung und Blutdruckmessung natürlich auch gleich ein EKG schreiben. Dann sehen Sie, ob Sie einen akuten Herzinfarkt haben oder nicht und können dann das Gespräch natürlich weiter fortführen. Klar, ist auch möglich. Und Aber in der Tat, also das ist schon richtig, das Erste, das geht ja relativ schnell, wenn jemand kommt und sagt, Luftnot und Engegefühl auf der Brust, ist eigentlich immer das Erste, sofort ein EKG. Kreislauf, EKG, Sauerstoff messen. kann man Puls ohne Puls messen direkt Sauerstoff ge geben oder nicht? Muss man nicht, wenn die Patientin jetzt normal atmen kann, die Hautfarbe noch in Ordnung ist, dann würde ich erstmal EKG schreiben, Sauerstoffsättigung messen. Und Okay. dann kann man immer noch Sauerstoff geben, natürlich. Danke schön. Wenn jemand aber im Schock ist, schwer Luft bekommt und kaum reden kann, dann gebe ich als erstes natürlich Sauerstoff, ist klar. Ja, okay, danke schön. Es kommt sozusagen ein bisschen auf den Notfall an. Hocam, in diesem Fall müssen wir das Anamnesegespräch unterbrechen, weil unsere Patientin keine Ruhedyspne hat. Muss man nicht. Also sie hat keine Ruhedyspnoe. Die Patientin hat extra gesagt, in Ruhe hat sie keine Beschwerden, nur bei Belastung. Deswegen ist es, denke ich, nicht dringend notwendig, dass man sofort ein EKG schreibt oder ein Vitalparameter misst. Aber vielleicht, also man könnte schon sagen, okay, Sie haben jetzt Druck auf der Brust, Sie haben Luftnot, wir unterbrechen das Gespräch. Wir machen ein EKG, messen die Vitalparameter und machen dann weiter. Kann man auch machen, aber muss man, glaube ich, jetzt in dem Fall nicht. Aber bei Notfällen, die Zeit ist auch wichtig, oder? Die ja, Zeit zählt. Ja, natürlich. Wenn Sie aber eine Anamnese von 10 Minuten machen, dann haben Sie immer noch viel Zeit. Wenn Ja, eine Anamnese aber 4 Stunden dauert oder bis ja. die Patientin im Krankenhaus ist, dann muss man sich natürlich schon beeilen, aber normalerweise jetzt 10 Minuten. Nein, ich meine, dieser Patient seit gestern haben diese Beschwerden, deswegen. Aber nicht so schlimm, das ist Ja. richtig, aber die war nicht so schlimm. Sie ist Okay. ja gelaufen gekommen, sie ist stabil, sie ist bei Bewusstsein, sie redet, sie unterhält sich, es geht ihr relativ gut. Von daher ist die Situation noch nicht so schlimm. Darf Okay, ich doch. auch eine Frage? Aber natürlich, bitteschön. Ja, die Frau hat gesagt, ich habe bemerkt, meine Lippen ein bisschen blau Farbe und ich habe auch Atemnot. Deswegen ich muss Pause, ja, die Ja, das ist Gespräch. Ihre Entscheidung, natürlich. Sie können dann sagen, ich unterbreche und ich messe erstmal die Vitalparameter. Das können Sie Ja, natürlich ich habe gesagt, entscheiden. Beispiel, eine Patientin, ich muss sofort Pulsoximetre anschauen. Sie Ja. hat gesagt, nein, nein, ich darf nicht. Ich erkläre, das ist nicht ein schmerzhaft, nur eine diese Gerät messen. Ist natürlich schwierig. Das ist jetzt eine Ermessenssache, glaube ich. Also Sie sind die Ärztin und Sie entscheiden, wann und wie Sie messen. Ich meine, so ein Pulsoxi ist ja schnell gemacht. Warum soll man da das nicht machen? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, ich auch. Also medizinisch gesehen haben Sie eine Aussage relativ schnell innerhalb von wenigen Sekunden. Sie sehen, wie der Puls ist, wie hoch der Puls ist, ob er regelmäßig ist und wie die Sauerstoffsättigung ist. Das sind wichtige Informationen innerhalb von 5 Sekunden. Warum soll ich das nicht machen? Ja, ist doch nichts Schlimmes. Es ist ja nicht so, dass Sie da einen Venenzugang legen oder die Patienten operieren oder was auch immer, sondern das ist ein Pulsoxy. Ja, Ja, das ist einfach eine Untersuchung, so natürlich. macht leider. Im Notfall ist es das Erste, was man macht. Also, wenn jemand deswegen die Prüfung durchfallen lässt, dann stimmt was nicht. Okay, danke. Eine Frage hätte ich aber an die Frau Dr. Hülya. Vielleicht müssen Sie ein bisschen für sich wissen, welche, also grammatikalisch, welche Zeit Sie benutzen. Ist es Präsens, ist es Vergangenheit? Ja, Vergangenheit. Sie springen einmal Ja, in Präsens und dann reden Sie von Vergangenheit und dann von anderen Zeiten. Also was ist üblich, was ist normal jetzt bei der Anamnese? Welche Zeit verwendet man? Vergangenheit. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, habe ich gemerkt, genau. Deshalb habe ich falsch gemacht. Ist es Vergangenheit oder können wir auch die Präsenz, also diese aktuelle Zeit, verwenden bei der Anamnese, indem man sagt, die Patientin berichtet von Dyspnoe, sie klagt über Schmerzen. Konjunktiv 2. Konjunktiv 2, soll man sagen, echt? Ich weiß nicht, was ist normal? Was Ja, ist. in der Prüfung sollen wir Konjunktiv 2 Meinen benutzen. Sie Konjunktiv 1? 1, 1. 1. 1. Die Aber müssen. blöde deutsche Grammatik, hä? Aber glaube ich, müssen Sie komplett oder von Anfang an bis zum Ende alle Gespräche, als Gespräch müssen Sie nicht Konjunktiv 1 vorsehen. Ja. Glaube ich. Nur aktuelle Anamnese. Wenn Sie alle Angaben mit Konjunktiv 1 berichten, Ja. bekommen Sie Schwierigkeiten oder Ärger? Das denke ich auch. Also ich denke, dass man die Präsenz, was ist nochmal Präsenz auf Deutsch? Darf ich eine Frage stellen? Bitte? Darf ich eine Frage stellen? Ja. Beim diesem Gespräch, um Homansaip zu prüfen, darf man fragen, Patienten, stellen Sie die Ihre Finger oder quälen Ihre Wade und haben Sie Beschwerden oder Schmerzen oder nicht? Können wir beschreiben die Homansaip-Zeichen während des Gesprächs? Denken Sie zum Beispiel. Ich habe die Frage leider nicht ganz verstanden, was Sie meinen. Denken Sie, das geht? Nur TVT mit einer Zeichen, glaube Beschreibung. Denken ich. Sie, Ja, dass die TVT Patientin das Zeichen. versteht? Jetzt war ich habe leider akustisch, es war jetzt ein bisschen unklar, was ich grün habe. Ya şey, annemiz konuşmasında eğer bir derin donduğumuzu düşünüyorsak hastaya şunu diyebilir miyiz? Elinizle bacağınız, baldırınızı sıkın, ağrınız var mı diye sorabilir miyiz? E tabii ki sormanız lazım hatta. Yani annemize sorabiliriz değil mi? Yani baldırı elinize sıkın, ağrı hissediyor Ya, musunuz? natürlich, natürlich, ganz klar. Das gehört ja zur Anamnese. Sie machen Anamnese und gleichzeitig eine körperliche Untersuchung. Natürlich. Okay, danke. Ja. Oder hinken Sie Das kann vielleicht. man auch fragen, genau, natürlich. Also man muss ja die Symptome von der Verdachtsdiagnose abfragen, ne? Ja, wenn man sagt Luftnot, dann haben Sie schon im Kopf eine Idee. Ist es das oder ist es Herz? Ist es die Lunge? Und was kann die Lunge sein? Sie denken an Lungenembolie, also ist es vielleicht eine Thrombose? Dann schauen Sie das Bein an und fragen natürlich nach den Symptomen einer Ja. Thrombose. Das ist doch das Ja, Übliche. ich dachte, das gehört, ist körperliche Untersuchung. Ich konnte nicht oder ich darf man nicht fragen, diese. Ja, doch, natürlich. Doch, Also danke. ich glaube. Sie sind natürlich sehr fixiert auf die Prüfung und die Prüfungen sind immer sehr unterschiedlich in jedem Bundesland. Aber als Arzt entscheiden Sie natürlich, wie Sie jemanden untersuchen, wie Sie jemanden eine Anamnese durchführen und ob sie gleichzeitig, ja, normalerweise als Hausärztin, sie sitzen ja nicht und haken ihre Liste ab, sondern sie schauen die Patientin, und in einer Minute haben sie ihre Diagnose gestellt. Ja. Sie haben drei Fragen gestellt, haben gleichzeitig die Patienten untersucht und da geht es natürlich schnell. Weil es eine Prüfungssituation ist, muss man dann ein gewisses Schema und einen Plan durcharbeiten. Das ist natürlich ein bisschen, fällt einem schwer, komplex. Ja. Da kommt man sich wie ein Student vor. Aber ich denke, natürlich kann man gleichzeitig untersuchen und die Anamnese und die Fragen stellen. Aber jetzt nochmal zu meiner Frage. Das heißt, Sie müssen natürlich, da das gleichzeitig ein Sprachtest ist, darauf achten, welche Grammatik, welche Zeit Sie anwenden. Ja, und wenn Sie ständig hin und her springen, mal Vergangenheit und dann wieder zweite Vergangenheit, Nominativ, Präsens, Konjunktiv, dann wird es schwierig. Ja? Alle sind durcheinander. Ja, das ist leider komplex und ein bisschen schwierig, aber mit der Zeit bekommen Sie auch ein Gefühl dafür, dann wird es natürlich besser. Aber versuchen Sie immer in einer Zeit zu bleiben. Vielen Dank für die Unterstützung. Okay.